Extreme Rules, die Großveranstaltung, bei der die WWE sämtliche Regeln unter den Tisch fallen lässt und vor allem den Fans, die die alten Zeiten mit der ECW vermissen, wieder etwas bieten möchte. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nun schon 5. Episode des Matthias Probst Podcastes. Mein Name ist Matthias Probst und ich bin euer Host und Moderator für diese Sendung. Der letzte Podcast, Episode 4, ist ja schon ein Weilchen her. Dieser fand noch im Jahr 2013, besser gesagt im September, Anfang September 2013 statt. Aber ich habe mir gedacht, wieso sollte ich denn nicht mal wieder einen Podcast für euch aufnehmen? Und diesmal habe ich ein perfektes Thema dafür gefunden. Und es ist sogar ein Thema, das mich persönlich sehr anspricht. Vor allem, da ich ja großer Wrestling-Fan bin. Und dementsprechend habe ich mir die Großveranstaltung WWE Extreme Rules 2014 vorgenommen. Selbige fand in East Rutherford, New Jersey statt am 4.5.2014 im Izod Center. Und vorab möchte ich informieren, wie ich zum Wrestling kam. Mein Vater hat früher mal Wrestling verfolgt, so wie viele früher mal Wrestling verfolgt haben. Und irgendwann hat er mir dann davon erzählt, was er da geguckt hat und hat mir das auch ein bisschen beschrieben. Und dann haben wir uns Friday Night SmackDown damals noch auf DSF angeguckt und da war ich schon, ja, das hat mir schon sehr zugesagt. Da war vor allem noch Batista, einer meiner großen Lieblinge. Aber das hat sich dann mehr oder weniger in den nächsten Wochen wieder gelegt. Richtig angefangen mit dem Gucken vom Wrestling habe ich im Jahr 2009. Da habe ich aber intensiv bis gut ins Jahr 2012 alles verfolgt, sprich World Wrestling Entertainment, die WWE, dann Total Nonstop Wrestling, beziehungsweise Total Nonstop Action Wrestling, dies ist ja heute bekannt als Impact Wrestling, also TNA Wrestling, habe ich verfolgt, und ROH, Ring of Honor, und eigentlich auch alle WWE-Programme, sprich Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, dann kommen noch WWE Superstars dazu, und WWE NXT und ich glaube, das war es dann auch schon. Und sämtliche Pay-Per-Views habe ich ebenso verfolgt. Dies würde ich fast schon als Hochzeit meines Wrestling-Fan-Daseins bezeichnen, da ich zu dieser Zeit einfach richtig involviert war in sämtliche Geschehnisse und einfach über alles Bescheid wusste. Heute hat sich das ein bisschen geändert, denn ab dem Jahr 2012, Anfang 2012, habe ich primär nur noch die WWE verfolgt und dort auch nur noch die Shows Friday Night SmackDown und Monday Night Raw, um genau zu sein, und habe mir sämtliche YouTube-Sachen, die WWE oder YouTube-Videos, die WWE veröffentlicht, auch noch als Ergänzung angesehen. Jedoch hat sich das bald gelegt und ich habe nur noch über die WWE-App die Programme Monday Night Raw und SmackDown in Kurzfassungen mir angesehen. Und ja, ab dem Jahr 2013, glaube ich, hat sich das dann wirklich, wirklich sehr stark wieder gelegt, denn da kamen viele andere Sachen. Ich habe mich auch ein bisschen mehr mit der UFC, mit Ultimate Fighting Championship beschäftigt. Wer nicht weiß, was das ist, kann bitte gern nochmal in die dritte Ausgabe des Matthias Bob Podcast hineinhören. Dort habe ich einen UFC-Event besprochen. Und bei der UFC handelt es sich um Käfigkämpfe, kann man auf Deutsch, glaube ich, sagen. Sprich Mixed Martial Arts, sämtliche Kampfformen. Und beim Wrestling ist es ja Sports Entertainment. Viele Leute sagen ja, beim Wrestling ist vieles gespielt. Ja, das gebe ich zu, vieles ist gespielt. Aber ich weiß nicht, ob viele von euch schon mal auf so einen Ringboden gefallen sind. Ich möchte es nicht erleben, weil ich habe da schon viele Diskussionen und viele, ja, vor allem Reportagen darüber gesehen, dass gar nicht so viel gespielt ist, wie man eigentlich meint. Denn vieles ist wirklich echt. Zum Beispiel ein Stuhlschlag. Du musst es so machen, dass der Gegner sich nicht verletzt, aber dass der Zuschauer merkt, es ist nicht gespielt. Auch wenn es gespielt ist, mehr oder weniger, aber du haust den Gegner mit irgendeiner Wucht doch noch auf den Rücken. Und das, glaube ich, liebe Zuhörer, kann man jetzt nicht abstreiten, dass dies höllisch wehtut. Um nochmal zurückzukommen, wie es mit meinem Dasein als Wrestling-Fan weiterging. Im Jahr 2012 hat sich dies alles wieder gelegt. Ich habe eigentlich primär wirklich nur noch über die WWE-App alles verfolgt und ab und zu mal This Week auf Eurosport angeguckt. Früher habe ich ja auch im Free-TV SmackDown auf Sport 1 geschaut. Ebenso WWE Superstars, das lief ja mal einige Zeit, und WWE Bottomline, die zusammenfassende Sendung von Monday Night Raw. Dies habe ich mir früher noch alles im Free-TV ergänzend angeguckt und nun habe ich nur noch über die WWE-App konsumiert. Und This Week habe ich auch schon angesprochen, habe ich auch manchmal reingeschaltet auf Eurosport, jedoch Montag, ich glaube 21 Uhr, jedoch war diese Sendung oft nicht so aktuell und manchmal fiel sie sogar aus. Dementsprechend war die WWE-App meine Anlaufstelle Nummer 1. Dies hat sich dann ja gelegt, denn ab Mitte 2013, glaube ich, habe ich sehr viele Monate ohne das Wrestling verbracht. Sprich, ich habe mich gar nicht mehr informiert. Früher habe ich nämlich noch auf den einschlägigen News-Seiten, habe ich dort noch nach Neuigkeiten geforscht, was alles in der aktuellen Wrestling-Welt zugange ist. Und dies hat sich wirklich alles auf ein kleines Level minimiert. Bis ich eben dann gar kein Interesse mehr am Produkt hatte, da mich die WWE einfach nur gelangweilt hat, da ja die WWE im Rated PG-System arbeitet, sprich Parental Guidance, zu Deutsch elterliche Aufsicht, und dies heißt, dies lässt darauf schließen, dass eben dieses Produkt sehr kinderfreundlich ausgerichtet ist. Dementsprechend auch bunte Charaktere und keine große Wertschätzung der Matches oftmals. Hauptsache, es gefällt den Kiddies. Dies entsprach leider nicht meiner Ansicht, wie ein solches Programm gestaltet werden sollte. Dementsprechend wendete ich mich auch kurz dann nach dieser Feststellung vom Produkt ab. Ja, das war dann eigentlich bis dato die Geschichte. Und die neuere Geschichte ist, dass ich, ja, ich glaube 3 Wochen vor WrestleMania 30 wieder mit der WWE-App angefangen habe. Bis dahin natürlich immer ein bisschen informiert blieb, was so in der WWE los ist. Eben auch über die WWE-App mal wieder in den Raw, das Mantis, vor allem Raw-Sendung reingeguckt, was so los ist. Und da habe ich mitbekommen, dass zum Beispiel Daniel Bryan, einer meiner Lieblings-Superstars, hat es geschafft, sich zum WWE World Heavyweight Championship vorzukämpfen. Selbigen hat er bei WrestleMania 30 gewonnen. Dann habe ich noch die ganze Storyline mit der Autorität mitbekommen. Und ja, das war es ja dann eigentlich auch, was es so groß zu erwähnen gibt. Und SmackDown habe ich nicht groß verfolgt, da dies eigentlich nur ein Abklatsch mehr oder weniger von Raw ist. Aber um mal auf die aktuelle Situation zu kommen, ich habe dann nach WrestleMania 30, selbige habe ich mir so ein paar Matches angeguckt. Da war ich auch begeistert davon. Dann habe ich mir eben nachfolgende Sendungen angeguckt. Und es bleibt zu erwähnen, man kann für ein Abo von 7,99 €, das soll jetzt keine Werbung so sein, aber eine Feststellung, eine Information an euch. Für ein Abo von 7,99 € pro Monat kann man sich MaxDome abonnieren. MaxDome ist mehr oder weniger ja, der direkte Kontrahent zu Sky. Und dort kann man ebenso die WWE-Großveranstaltungen live für, glaube ich, nur 15 € verfolgen. Und man kann ebenso Raw, SmackDown, NXT und sämtliche Sendungen, die eben, ja, an denen sich ProSieben, sprich MaxDome, dieses läuft ja unter dem Banner von ProSieben, die Rechte daran gesichert hat, sämtliche Sendungen kann man sich ansehen. Und nun aber zur aktuellen Situation. Die aktuelle Situation ist, dass ich WWE nun wieder nicht richtig intensiv. Ich informiere mich auch nicht über die News, da ich nicht gespoilert, sprich nicht im Vorhinein informiert werden möchte, ohne die Sendung gesehen zu haben. Aber ich schaue mir immer, wo jetzt, ja, WWE kommt jetzt wieder im Free TV. Da schaue ich mir immer die Sendungen an, denn auf ProSieben Max kommt Samstag SmackDown. Und dies ist gefolgt oder zuvor, je nachdem wie man es sieht, von welchem Wochentag man ausgeht. Zuvor kommt noch am Donnerstag WWE Monday Night Raw auf Tele5. Ja, ihr habt richtig gehört. Tele5, ein Sender, der früher schon sehr viel mit WWE zu tun hatte, jedoch dies die Sache beigelegt hat und nun wieder zum Wrestling gefunden hat. Sehr viele positive Resonanzen erhalten die beiden Sender auch für ihr Engagement im Thema Sports Entertainment, vor allem hier im Wrestling-Bereich. Und ich finde es einfach grandios, dass man jetzt nicht mehr gucken muss auf YouTube oder sonstigen Webseiten, wo man sich die Shows ansehen kann, sondern man kann jetzt einfach ganz gelassen den Fernseher anmachen, kann auf sein Programm schalten, entweder Tele5 oder ProSieben Max, Donnerstag oder Samstag und kann sich dann einfach Raw oder SmackDown in fast ganzer Länge angucken. Das ist so entspannend und einfach gut zu wissen, dass man einfach die Chance hat, dieses Produkt anzusehen, ohne dass man sich irgendwie aufraffen muss, auf den Computer, zum Computer hinsitzen muss und einfach im Internet nach Material suchen muss. Das ist so viel leichter, wie als würde man die ganze Zeit auf irgendwelchen Webseiten gucken, damit der Stream funktioniert. So sieht eben meine aktuelle Situation aus. Und ich kann mir vorstellen, dass ich demnächst ja auch mal wieder mit dem Bloggen richtig hier anfange. Und ich möchte vor allem so Monday Night Raw oder Friday Night SmackDown einfach mal am Ende der Woche eine kleine Review, sprich einen kleinen Rückblick verfassen und darauf eingehen, was mir so gefallen hat und was ich nicht so gut fand und ob man es empfehlen kann oder nicht. Das plane ich in Zukunft mit der WWE auf meinem Blog oder halt die WWE so auf meinem Blog einzubauen. Aber jetzt möchte ich gerne über den Extreme Rules Pay-Per-View reden. Und es gab ja ein Pre-Show-Match El Torito mit Los Matadores. Los Matadores und El Torito stellen ja Los Matadores sind zwei spanische Bullenkämpfer oder Stierkämpfer heißt es ja. Und El Torito ist eben ein Stier, ein kleinwüchsiger Mann. Darum heißt das ja VLC, nicht TLC, weil TLC heißt Tables, Ladders and Chairs, sprich Tische, Leitern, Stühle. Und VLC, das We darin, heißt nicht We, sondern halt nicht We, wir, sondern bedeutet auf Englisch, We bedeutet auf Englisch kleiner Mann. Deshalb eben diese Match-Ansetzung. El Torito und Hornswoggle, die sich hier aufeinandertreffen, sind ja bekanntlich kleinwüchsig. Ebenso wurden die Kommentatoren durch kleinwüchsige Kommentatoren ja parodiert, kann man fast schon sagen. Und auch ein kleinwüchsiger Ringsprecher sowie Schiedsrichter war vor Ort. Oder Ringrichter, muss man hier besser sagen. Und El Torito gewann gegen Hornswoggle. Der war ja früher unter dem Gimmick des kleinen, lachenden, freudebereitenden irischen Zwerges bekannt. Dieser hat ja jetzt einen Gimmickwechsel, sprich einen Charakterwechsel vollzogen und ist ja jetzt ein Hardrocker mehr oder weniger. Und hat sich nun der Rockband 3MB, bestehend aus Jinder Mahal, Heath Slater und Drew McIntyre angeschlossen. Hatte jedoch in diesem Match nicht wirklich eine Chance gegen El Torito. Natürlich war dieses Match viel auf Unterhaltung der Zuschauer, viel auf Vorbereitung auf den Pay-Per-View ausgelegt und man sollte natürlich die Zuschauer in irgendeiner Art und Weise motivieren, Stimmung für den Pay-Per-View zu machen. Die Matchzeit betrug 10 Minuten und 58 Sekunden. Und was ich anmerken möchte, ist, dass El Torito hier ein paar schöne Aktionen zeigte, jedoch war insgesamt die Technik des Matches einfach zu schlecht. Die Unterhaltung hat mir gut gefallen, aber technisch möchte man jetzt nicht wirklich dieses Match bewerten, weil da kommt man auf eine Bewertung, ich glaube, fast von 0 Punkten. Also, wo wir gerade bei Bewertung sind, das war eine Überleitung. Donnerwetter. Ich möchte nämlich ein Bewertungssystem einführen, das ich ja schon bei Bildschirmflimmern hatte. Und dieses nennt sich X aus 5 Punkten. Und diesem Match gebe ich noch gnädigerweise 3 von 5 Punkten, da mich das Match einfach gut unterhalten hatte, jedoch die Technik in diesem Match echt miserabel war. Aber die Unterhaltung war wirklich vorzüglich, kann man sagen. Aber man sollte dieses Match keinem zeigen, der neu bei mit Wrestling in Verbindung kommt. Und man sollte auf jeden Fall nicht sagen, hier, das kann ich dir zeigen, das ist Wrestling. Weil Wrestling ist auf jeden Fall nicht das, was die beiden gezeigt haben. Das ist eher Sports Entertainment und Unterhaltung an sich, aber nicht wirklich unterhaltsames Wrestling. Also gut, ich glaube, das war's dann auch. Mehr möchte ich mich mit diesem Match auch nicht beschäftigen. Dann kommen wir zum ersten Hauptmatch des Abends. Cesaro, selbiger wurde von Paul Heyman zum Ring begleitet, gewann gegen Rob Van Dam und Jack Swagger. Jack Swagger ebenso mit seinem Manager Sepp Coulter vor Ort. Via Stipulation, sprich Ausscheidung. Cesaro pinte am Ende Rob Van Dam und zuvor pinte Rob Van Dam Jack Swagger. Zur kurzen Erklärung, ein Pin ist, wenn der Gegner, wenn man es schafft, den Gegner seine Schultern, bis der Schiedsrichter 1, 2, 3 geklopft hat, den Gegner seine Schultern bis zu diesem Count am Boden zu halten. Und Cesaro, der war ja zuvor mit Jack Swagger in einem Tag-Team. Das muss man auch noch anmerken. Sie bildeten zusammen die Real Americans unter der Aufsicht von Zeb Coulter. Und die Real Americans sowie Jack Swaggers Gimmick an sich basieren darauf. Ja, es ist ein abgeschwächtes Nazi-Gimmick. Es ist eher ein Gimmick, das auf den Patriotismus setzt. Und sie sagen zum Beispiel, in diesem Land läuft so viel schief und die Ausländer, die verderben uns alles und ihr in dieser Stadt seid nicht würdig, wir sind froh, wenn wir wieder weg sind und solche Sachen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, um was es hier geht. Ihr könnt natürlich nochmal Raw und SmackDown und alles auch auf YouTube nochmal nachgucken. Das ist ebenso eine Alternative zur WWE-App, einfach auf YouTube vorbeischauen. Da laden sie auch immer ein paar Videos hoch. Und da könnt ihr euch einfach ansehen, was hier Jack Swagger und Zeb Coulter eigentlich ausmacht. Cesaro hatte jetzt ein neues Gimmick nach seinem Sieg bei WrestleMania 30 bekommen und bei selbiger Card hat er die Andre the Giant Memorial Battle Royal für sich entscheiden können. Und bei Raw am nächsten Tag danach hat er sich dann einfach überlegt, ja, ohne Ankündigung einfach mal zu sagen, nein, Zeb Coulter, ich bin kein Zeb Coulter Guy, ich bin ein Paul Heyman Guy. Und begründet hat er dies auch sehr plausibel, da einer der Schützlinge, vor allem, beziehungsweise der wichtigste Schützling von Paul Heyman, nämlich Brock Lesnar, ehemaliger NCAA-Ringer, beziehungsweise NCAA-Champion, und vor allem, sehr beeindruckend, ehemaliger UFC-World-Champion im Schwergewicht, hat die legendäre Undertaker-Siegesserie bei WrestleMania beendet. Wirklich. Das war für mich auch mal erst ein Schock. Ich wusste, irgendwann kommt es, aber dass man hier Brock Lesnar, einem Mann, der sowieso fast nie bei Raw und SmackDown vor Ort ist und auch nur bei Pay-Per-Views meistens ein Match bestreitet, dass man ihm wirklich diesen Sieg gibt, habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber ich habe mich damit abgefunden, denn der Undertaker kann ja nicht ewig wrestlen. Denn wer gesehen hat, wie der Undertaker in welcher körperlichen Verfassung ist, das ist ja wirklich nur ein Training für ein Match und dann ist er tot ein Jahr lang, kann man fast schon sagen. Also, was sich die WWE gedacht hat dabei, weiß ich nicht genau. Jedoch hat man hier mit Cesaro hat eine plausible Erklärung abgeliefert und Paul Heyman ist ja bekanntlich der beste Manager aller Zeiten, wie ich finde, und hat einfach das beste Mic-Work und präsentiert auch seine Schützlinge und sich selbst am besten. Selbiges war in der Pressekonferenz nach dem Event nochmal zu sehen. Und auch in dieser Pressekonferenz hat Zeb Coulter ebenso angekündigt, auf der Ebene der Singles Competition, sprich des alleinigen Wettkampfes für Jack Swagger, Kontrahenten zu finden. Und er ist ebenso auf der Suche nach einem Tag-Team-Partner für Jack Swagger. Und Cesaros neues Gimmick besteht ja eigentlich darin, dass er jetzt ein Paul Heyman-Guy ist. Er hält sich ja, oder sein Gimmick hält sich ja für den nächsten großen Superstar und so wird er auch präsentiert, wie ich finde. Von vorhinein war mir gar nicht klar, wieso ein Schweizer mit Antonio Cesaro hier ein amerikanisches, patriotisches Gimmick trägt. Das ergab für mich keinen Sinn und ich bin froh, dass diese Partnerschaft jetzt endlich beendet wurde. Alles in allem muss ich sagen, dass mich dieses Match sehr überzeugt hat. Vor allem die Vorgeschichte war sehr, sehr überzeugend. Und vor allem der Sieger mit Cesaro hat mich glücklich gestimmt. Ebenso finde ich den Auftritt von Jack Swagger legendär. Einfach wie Jack Swagger dies alles macht. Er ist ja schon ein ehemaliger World Champion. Das darf man nicht vergessen. Viele Leute unterschätzen Jack Swagger. Aber er hat schon mal einmal Gold getragen. Unter anderem den ECW Championship. Ebenso den United States Championship. Und den World Heavyweight Championship. Ebenso ist ein Money in the Bank Sieger, dies nebenbei erwähnt. Und Jack Swagger mit Zeb Coulter hat hier wirklich ein Gimmick erarbeitet, das einfach durch ein Gimmick, das durch die Decke geht, so wollte ich jetzt sagen. Und einfach, wenn sie auf der Rampe stehen und einfach ihren Satz sagen, bitte erheben sie jetzt nun ihren rechten Arm zur linken Brust oder wie das heißt. Auf jeden Fall, wenn sie dann sagen, We the People. Auf Deutsch übersetzt wir das Volk und mit Volk ist hier wirklich nur der Prozentteil echter Amerikaner gemeint. Die Auffassung eines echten Amerikaners liegt dann oft auch bei Zeb Coulter und Jack Swagger. Dies kann man hier nicht einfach so pauschal festlegen. Und einfach die ganze Halle macht damit, obwohl Jack Swagger ein Bösewicht ist und eigentlich gar nicht bejubelt werden sollte und erst recht nicht bei solchen Aussagen unterstützt werden sollte. Man sollte ihn eigentlich meistens immer ausbuhen, aber die Fans sind immer dabei, wenn er We the People ruft. Und Rob Van Dam, ja, der ist eigentlich mehr oder weniger durch Zufall dorthin gekommen in dieses Match. Denn Jack Swagger, Cesaro und Rob Van Dam waren ja alle drei im Turnier um den Nummer 1 Herausforderer auf den Intercontinental Champion Titel von Big E involviert und haben zwar alle drei verloren und haben aber in diesem Turnier eine kleine Rivalität untereinander gestartet. Natürlich Plausible, Cesaro und Jack Swagger, ehemalige Teamkollegen, und Rob Van Dam musste sich eben im Turnier mit beiden rumschlagen und beide haben in seine Matches eingegriffen. Deshalb entstand eben diese Ansetzung. Und Rob Van Dam, das wollte ich ebenso noch erwähnen, hat hier das Wort Extreme in Extreme Rules wirklich gut benutzt, denn er hat wirklich ein paar extreme Aktionen, vor allem seine patentierten Aktionen mit dem Stuhl gezeigt. Und ebenso ist er nach draußen gehüpft und hat einfach seinen Körper einem immensen Risiko ausgesetzt, nur um den Fans die bestmöglichste Unterhaltung zu bieten. Also das muss man nochmal hervorheben. Eine klasse Leistung von Rob Van Dam. Ebenso hat Cesaro eine gute Leistung abgeliefert und Jack Swagger hat meines Erachtens auch eine sehr komfortable Leistung gezeigt. Jedoch bin ich nicht mit der Eliminierung von Jack Swagger zufrieden, da diese meines Erachtens viel zu früh im Matchverlauf stattfand. Ich hätte mir lieber ein Ending angesehen, ein Finish, bei dem es ruckzuck aufeinander folgt, sprich eben das Finish hätten sie ja beibehalten können. Cesaro mit dem Superplex vom dritten Seil gegen Jack Swagger und gleich danach gibt es den 5-Star Frog Splash von Rob Van Dam auf Jack Swagger. Und dann hätte ich gesagt, hätte Cesaro noch irgendwie ein European Uppercut gezeigt und hätte den Neutralizer zeigen können. Zum Beispiel auch mit der Mülltonne, wie sie es gemacht haben. Aber so an sich hat mir das Match gut gefallen. Einziger negativer Kritikpunkt ist, dass Jack Swagger so früh aus dem Match geworfen wurde und vor allem auch, dass Rob Van Dam in diese Story nicht wirklich dazu passt. Und dementsprechend muss ich leider nur 4 von 5 Punkten geben, aber das Match ist wirklich gut gewesen und ich empfehle es jedem nochmal anzugucken. Dann kommen wir zum nächsten Match. Und hier gab es ein 2-on-1-Handicap-Match, sprich zwei Männer gleichzeitig im Ring gegen einen Mann. Der eine Mann wurde von Lana, der Referee, wie sie immer vom Ringrichter angekündigt wird, The Ravishing Russian Lana. Diese hat dieses Match ihrem großen Idol und Vorbild Wladimir Putin gewidmet. Dies stoß natürlich wieder auf böse und auf jeden Fall negative Resonanz der WWE-Fans und vor allem der amerikanischen WWE-Fans. Und so entbrannte gleich wieder ein Chant, den wir schon oft von den WWE-Fans gehört haben, nämlich USA, USA, USA, USA. Dafür sind ja vor allem die amerikanischen Fans des Wrestling-Sports bekannt. Und Lana zeigte uns dann eben auch diesen Mann, der dieses 2-on-1-Handicap-Match beeindruckend gewann, nämlich den Bulgaren Alexander Rusev. Nach einer Matchzeit von 2 Minuten und 32 Sekunden war dieses Match sehr schnell vorbei. Im Gegensatz zum Triple Threat Match, das ich zuvor besprochen habe, dies hat zum Beispiel 12 Minuten 34 Sekunden gedauert, also ganze 10 Minuten mehr. Jedoch hat Alexander Rusev auch einen langsamen In-Ring-Style, sprich er zeigt jetzt nicht die schnellsten Aktionen und bewegt sich auch nicht wirklich schnell im Ring. Jedoch hat das mit seiner Masse auch wieder zu tun, da dieser Mann einfach, glaube ich, so breit wie ein Türschrank ist. Und er gewann gegen das Team von R-Truth und Xavier Woods, nachdem er R-Truth in seinem patentierten Camel Clutch zum Aufgehen brachte. R-Truth und Xavier Woods waren ja beide schon öfters als Team unterwegs. Jedoch haben sie hier wirklich keine Chance gehabt. Xavier Woods, da verstehe ich, dass man selbigen auch durch Alexander Rusev eben auf den Hallenboden befördert. Er hat ja eine Verletzung simuliert. Ich weiß jetzt nicht, ob die echt war oder nur simuliert. Aber da ja Alexander Rusev Xavier Woods nach dem Match nochmal attackierte, glaube ich, dass die Verletzung wirklich nur gespielt war. und Art Truth, da darf man nicht vergessen. Art Truth war ein zum Anfang seiner Zeit in der WWE ein Anwärter auf den United States Champion Titel. Selbigen hat er später in seiner Karriere nochmals gewonnen. Und er war ganz knapp bei Capital Punishment, ich glaube vor zwei Jahren, ist er ganz knapp gegen John Cena, hat er ganz knapp gegen John Cena verloren und somit fast den WWE Champion Titel nach Hause geholt. Und so ein hochkarätiger Superstar muss sich hier Alexander Rusev, einem Neuling, in 2 Minuten 32 unterlegen. Tja, das ist schon ein bisschen harter Tobak für mich, finde ich. Und vor allem die Geschichte dahinter hat mich einfach gar nicht überzeugt, wenn da überhaupt eine war. Und deshalb muss ich eben auch dem Match nur 2 von 3 Punkten geben. Jedoch könnte man auch 3 von 2 Punkten geben, aber ich fand es einfach nicht so überzeugend. Das nächste Match, was ich mit euch besprechen möchte, ist das WWE Intercontinental Championship Titelmatch zwischen Bad News Barrett und dem Titelverteidiger Big E, zuvor noch als Big E Langston bekannt. Und Bad News Barrett hat ja ein neues Gimmick. Zuvor war er als Wade Barrett bekannt, einfach ein Engländer, der nicht wirklich irgendeinen Charakter verkörperte. Jedoch mit Bad News Barrett hat er sich neu erfunden. Denn bei Bad News Barrett geht es primär darum, schlechte Nachrichten zu überbringen. Jedoch keine schlechten Nachrichten für ihn selber, sondern schlechte Nachrichten für den Gegner. Unser Gegner war Big E, der Champion, und für selbigen hatte er eben auch schlechte Nachrichten. Und die schlechte Nachricht war verpackt in einem Bullhammer Elbow, dem Finisher von Bad News Barrett. Und mit diesem bezwang er Big E und ist neuer WWE Intercontinental Champion. Und ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, da ich fast schon damit rechnete, dass Big E auf irgendeine Art und Weise den Titel hier verteidigen würde. Aber Bad News Barrett hat hier wirklich eine klasse Performance an den Tag gelegt und hat einfach gezeigt, weshalb er es verdient hat, diesen Champion-Titel nach Hause zu holen. Und auch sein Gimmick an sich ist einfach phänomenal. Und in einer Matchzeit von 7 Minuten und 55 Sekunden haben beide einen tollen Kampf gezeigt und vor allem für gute Unterhaltung gesorgt. Deshalb möchte ich diesem Match einfach weil mir der Sieger gefallen hat, aber vor allem, weil das Match so grandios war, 5 von 5 Punkten geben. Nun komme ich zum nächsten Match. Das war mehr oder weniger das fast schon als Hauptmatch empfundene Six-Man-Tag-Team-Match. Nämlich The Shield in Form von Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns gewannen gegen Evolution, bestehend aus Batista, Triple H und Randy Orton. Letztere drei, The Animal Batista, The King of Kings, The Cerebral Assassin, Triple H und The Viper Randy Orton sind ja schon Namen, wenn du diese einem Wrestling-Fan vorliest, der sagt, wow, das ist aber mal mächtig viel Star-Power. Und Evolution, man darf nicht vergessen, diese Gruppierung gibt es nicht erst seit gestern. Diese Gruppierung war schon vor vielen Jahren aktiv. In der Besetzung mit Batista, einem Mann, der zu diesem Zeitpunkt gerade seinen Weg nach oben machte, Triple H. Ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt World Heavyweight Champion war. Dann noch Ric Flair, ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt schon der erfahrenste von allen war. Und eben Randy Orton, dem damaligen Youngster, der heute natürlich einer der besten Superstars ist, die es im Roster gibt und auch vor Erfahrung nur noch strotzen kann. Auf der anderen Seite haben wir das Shield, bestehend aus Seth Rollins, Dean Ambrose und dem Powerhouse und womöglich hervorstechendsten Superstar des Shields, Roman Reigns. Selbige Gruppierung verfügt ja noch nicht über viel Erfahrung in der WWE, hat sich jedoch zu einer guten Einheit zusammengefügt und funktioniert einfach perfekt. Und hier bleibt vor allem noch zu erwähnen, dass es hier viele großartige Aktionen gab. Zum Beispiel hat Seth Rollins einfach einen Sprung gezeigt. Den kann man sich jetzt so vorstellen. Triple H, Randy Orton und Dean Ambrose haben sich gekloppt außerhalb des Rings durch die Zuschauermasse. Und es gibt ja immer die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Etagen, wo die Zuschauer sitzen. Und eine Etage höher steht nun ein Seth Rollins und dieser Mann. so verrückt wie er ist, springt auch einfach auf alle drei sich dort unten befindenden Leute drauf. Sogar auf seinen eigenen Teamkollegen Dean Ambrose. Selbiger hat später aber erwähnt, dass es ihm egal ist, beziehungsweise ja, ihm ist es egal, ob er nun von Seth Rollins getroffen wird oder nicht. Und Seth weiß, beziehungsweise Dean Ambrose weiß, dass es Seth egal ist, ob er hier mal daneben springt oder nicht. Denn er weiß, er kann sich immer auf seine Kumpels von The Shield verlassen. Und er kann sich hier auf jeden Fall sicher sein, dass seine Freunde und seine Teampartner, oder besser gesagt Brüder, wie sie sich schon bezeichnen, dass sie ihm aus der Halle helfen. Das Match hat eine Matchzeit von 19 Minuten und 52 Sekunden. Jedoch muss man anmerken, dieses Match war auf keineswegs langsam. Dieses Match war sehr schnelllebig. Und das Finish erfolgte, nachdem Roman Reigns gegen Batista den Spear auspackte. Und Roman Reigns ist meines Erachtens der nächste große Superstar neben Cesaro. Und beide haben es auf jeden Fall verdient. Wenn sie alleine, beziehungsweise Cesaro tritt ja schon alleine auf, aber wenn Roman Reigns alleine auftritt, ich wäre so dafür, dass dieser einen WWE World Heavyweight Champion Titel Shot bekommt, also eine Chance auf den Titel, und ich würde es nicht überraschen, wenn er diesen auch ergattern könnte. Denn ich sehe in Roman Reigns einfach das größte Potenzial in Shield. Keineswegs sehe ich, dass Seth Rollins und Dean Ambrose schlechte Superstars sind. Nein, nein. Beide sind großartig, besser als viele jemals sein werden. Aber Roman Reigns ist einfach das Powerhouse, hat den Look, hat den Körperbau und hat vor allem auch, wie man auf einen Mann wie ihn nicht unbedingt schließen lässt, einen super tollen In-Ring-Stil. In-Ring-Style, so betont man ja das. Und vor allem sein Superman-Punch neben seinem Spear gefällt mir hier sehr, sehr gut. Und ebenso muss ich noch anmerken, dass Batista hier fast als Mega-Heel bezeichnet werden kann. Er ist ja als Publikumsliebling nach Royal Rumble zurückgekommen, hat diesen gewonnen und hat seine Chance auf den WWE World Heavyweight Champion Titel bei WrestleMania geltend gemacht, aber hat da eben auch mit Randy Orton zusammen sich beugen müssen. Somit ist Daniel Bryan neuer Champion gewesen. Und Batista war aber zuvor als Publikumsliebling bekannt, aber bei WrestleMania beginne es schon mit einem Batista-Rufen. Und so hat sich die WWE gedacht, wenn Batista jetzt schon so ausgebuht wird, ja, dann machen wir ihn eben zum Bösewicht. Und so hat man eben nun einen fast schon Mega-Heel in Batista erschaffen, denn wer es gehört hat, diese Publikumsreaktionen waren echt der Wahnsinn. Einfach nur, immer wenn Batista im Ring war und immer wenn er etwas zeigen wollte. Buh! Batista! Batista! Also wer dasselbe nicht miterlebt hat, glaube ich, kann sich das gar nicht vorstellen. Denn die Vorstellungskraft, die man hier selber in die Waagschale wirft, glaube ich, ist immer noch zu gering. Ebenso möchte ich noch Ambrose anmelden. Na gut, einen möchte ich ihn ansprechen. Denn er hat ja ein Gimmick als Verrückter. Sprich, er ist der Durchgeknallte von The Shield. Und dieses hat in diesem Match so perfekt ausleben können. Also das war ja echt eine Symphonie der Sinne. Ebenso finde ich die Vorgeschichte grandios. Und die Match-Ansetzung mit Teamgeist. Sprich, The Shield gegen Erfahrung. Sprich, Evolution. Aber ich bin zufrieden, dass The Shield hier dieses Match gewonnen hat. Denn hätten Evolution jetzt schon gewonnen, glaube ich, wäre die Fehde nicht mehr so lang gelaufen. Weil was soll The Shield dann noch machen? The Shield hat ja gesagt, es liegt eine große Ungerechtigkeit vor. Damit ist ja The Shield erstmals zur WWE gekommen, um sämtliche Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Und die Ungerechtigkeit ist hier, dass die Autorität in Form von Triple H und Stephanie McMahon eben Randy Orton zum Champion gemacht hat, viele Superstars unterdrückt und The Shield herumkommandiert. Und dies ließ The Shield nicht auf sich sitzen und bekämpfte nun aktiv diese Ungerechtigkeit. Ja, das war dann eigentlich schon alles, was ich zu diesem Match zu sagen habe. Eins habe ich noch zu sagen, beziehungsweise zwei Punkte. Einmal die Bewertung, und selbige fällt bei mir mit 5 von 5 möglichen Punkten aus. Und ich würde dieses Match als Match des Abends bezeichnen. Denn das war eines der Matches. Ich habe hier richtig mitgefiebert und auch die Vorgeschichte empfand ich als sehr, sehr gut dargestellt. Und das war einfach die Fehde, weshalb ich eigentlich den ganzen Pay-Per-View mir angesehen habe. Und vor allem mit Evolution kommt eine so großartige und legendäre Formierung wieder in die WWE zurück. Das muss man einfach sehen. Und vor allem bin ich großer The Shield-Fan. Also das, glaube ich, lässt darauf schließen, dass ich diesen Event nicht verpassen wollte. Und natürlich mit einer Matchzeit von 19 Minuten 52, ein sehr langes Match. Das habe ich ja zuvor schon erwähnt. Dann kommt noch ein längeres Match, nämlich 21 Minuten und 12 Sekunden. Ein Steel Cage Match, das fünfte Match auf der Card. Bray Wyatt und seine Wyatt Family Angehörigen, Luke Harper und Eric Rowan, waren zum Ring gekommen. Der Steel Cage wurde runtergelassen und nur Bray Wyatt und John Cena durften dort drinnen sich aufhalten. Und Bray Wyatt gewann dieses Match gegen John Cena, nachdem er den Stahlkäfig erfolgreich verlassen konnte. Und John Cena hatte einen Sieg gegen Bray Wyatt bei WrestleMania 30 errungen und somit wurden die Wogen wieder geglättet und man hat dem Neuling Bray Wyatt hier einen Sieg bei einem, naja, nicht so wichtigen Pay-Per-View, aber dennoch bei einem großen Pay-Per-View zugesprochen. Und während des Matches kam es natürlich auch zu zahlreichen Eingriffen von Eric Rowan und Luke Harper. Und John Cena hätte zu diesem Zeitpunkt schon lange gewonnen, jedoch haben sie ihn wieder zurück in den Ring geschubst oder ihn gar am Hochklettern des Käfigs gehindert. Und ja, dann auf mysteriöse Art und Weise waren beide dann doch noch im Ring. Denn John Cena hatte dann ja einmal Eric Rowan, einmal Luke Harper in den Ring geworfen, um selber schneller über den Käfig zu kommen. Jedoch wurde dies dann auch wieder verhindert. Und so muss man sagen, war eben dieses Match schon auch verlaufen. Und kurz vor Schluss hatte Cena alle drei Wyatts im Alleingang, muss man anmerken, abgefertigt. Und er wollte gerade das Match für sich entscheiden und den Käfig verlassen, als plötzlich das Licht ausging. Und als es wieder anging, stand auf einmal ein kleiner Junge vor John Cena und sang das Lied, das schon bei Raw von Bray Wyatt vorgesungen wurde. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Also so viel, er hat die ganze Welt in seinen Händen. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie die Story hier zustande kam, aber dies war dann schon ein bisschen beängstigend. Und diese Ablenkung nutzt er natürlich Bray Wyatt zum Sieg. Ja, das war dann eigentlich fast schon alles, was ich zu diesem Match sagen wollte. Ein großes Minus muss es jedoch geben, da ich die Storyline als zu undurchsichtig empfand. Aber jedoch ändert es nichts daran, dass ich für dieses Match auch 5 von 5 Punkte gebe, da einfach Bray Wyatts Gimmick super ist, sein Wrestling-Stil sich perfekt mit John Cenas Wrestling-Stil ergänzt. Und es war für mich das erste richtige Mitfiebern bei John Cena. Eigentlich hasse ich John Cena fast schon abgrundtief. In den letzten Wochen ist es schon besser geworden, dass ich ihn schon ein bisschen respektiere. Aber hier war ich echt ein John Cena-Fan. Das hätte ich nie geglaubt, dass John Cena es schafft. Beziehungsweise, dass Bray Wyatt es schafft, dass ich noch John Cena-Fan werde. Denn ich wollte hier wirklich, dass John Cena gewinnt. Und immer wenn ihn jemand davon abgehalten hat, wollte ich, dass er Bray Wyatt noch mehr verprügelt. Also ich glaube, das hat hier seinen Zweck erfüllt. Und natürlich das epische Ende mit He's got the whole world in his hands ist auch noch zu erwähnen. Gut, das war dann das fünfte Match und nun kommen wir auch schon zum vorletzten Match des Abends. In selbigen waren Paige und Tamina Snuka involviert, zwei Diven, und Paige ist ja die Divas Champion, die WWE Divas Champion. Oder Championess, wie es eigentlich heißt. Und Paige konnte ebenso gegen Tamina wie auch gegen AJ, von der sie ja den Titel bekam, gewinnen. Und gegen Tamina beendete sie das Match im Scorpion Crosslock. Matchzeit 6 Minuten 19, ja. Es war jetzt nicht das beste Match, das ich je gesehen habe. Ich würde dem Match jetzt 2 von 5 Punkten geben, da für mich einfach mehr nicht drin war. Ich fand es gut, dass Tamina einen neuen Look hat und auch ohne AJ zum Ring kam. Paige fand ich ebenso sehr technisch gut visiert und auch ihren Finisher fand ich sehr gut. Jedoch die Vorgeschichte war mir einfach zu wenig, dass ich einfach nur hier der mehr oder weniger Bodyguard von AJ mit deren Kontrahenten prügelte. Also das war jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Und ebenso waren einige technische Manöver in diesem Match nicht sauber ausgeführt. Deshalb komme ich auch nur auf 2 von 5 Punkten. Dann haben wir das 7. Match und schlussendlich auch das letzte Match. Das Extreme Rules Match zwischen Daniel Bryan, dem Champion, und dem Dämonen Kane. Kane war ja zuvor als Corporate Kane bekannt, sprich, er trug einen Anzug und war der Director of Operations. Irgendwie kann man, glaube ich, das als ausführende Kraft betiteln. Er hat immer nachgeschaut, ob alles okay ist in den Matches, im Roster und so. Hat das natürlich auch auf unfaire Weise beseitigt, wenn irgendein Problem entstand. Und zuletzt gab aber Stephanie McMahon ihm seine Maske zurück, um eben ihren Plan weiter in die Nähe zu kommen, Daniel Bryan den Champion-Titel abzunehmen. Und wenn Kane seine Maske hatte, weiß jeder, ist er nicht mehr dasselbe, denn dann kommen die schlechten Erinnerungen bei ihm hoch und er ist einfach ein Dämon. Er ist the Devil's Favorite Demon, sprich des Teufels Lieblingsdämon. So nennt er sich ja immer. Und dies hat in diesem Match auch wieder eindrucksvoll gezeigt. Dieses Match, glaube ich, war das längste Match des Abends mit 22 Minuten und 27 Sekunden. Und Daniel Bryan hat hier eine grandiose Show abgeliefert. Und Kane hat hier aber auch sehr viel dazu beigetragen. Ich komme gleich mal zu der Bewertung. Ich gebe hier einfach 5 von 5 Punkten und muss ebenso dieses Match zum Match des Abends benennen. Jetzt habe ich natürlich Evolution und Shield schon als Match des Abends. Aber ich glaube, man kann hier 2 herausragende Matches festlegen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, obwohl ich glaube, ich mache den ersten, den zweiten und den dritten Platz. Auf dem dritten Platz steht eben dieses World Heavyweight Championship Match. Auf den zweiten Evolution gegen Shield. Und auf den dritten Platz würde ich noch Wade Barrett bzw. Bad News Barrett gegen Big E setzen. Und Daniel Bryan und Kane lieferten eine klasse Show ab. Kane hat natürlich mal wieder einen Tisch angezündet und Daniel Bryan war natürlich noch angeschlagen von den Verletzungen, die ihm Kane zugefügt hat. Ebenso hat sich ja Kane an Daniel Bryans Frau vergriffen und wollte selbige körperlich attackieren. Und dies ließ natürlich Daniel Bryan nicht zu. Seine Frau ist ja Brie Bella, eine Hälfte der Bella Twins. Und so wurde es ja auch schon im Segment zuvor Daniel Bryan nahegelegen von Stephanie McMahon. Er könnte ja dieses Match sausen lassen, mehr oder weniger, und seinen Titel freiwillig aufgeben. Jedoch kam dies für ihn nicht in Frage. Kane dominierte auch viele Teile des Matches. Dann war wieder Daniel Bryan Drücker. Und Daniel Bryan, der Mann ist ja so kreativ. Dann ging es in den Backstage-Bereich. Dort schlugen sie sich, ein Fernseher fiel dabei in eiskaltes Wasser und so weiter. Und Daniel Bryan schlug nun mit einem, ich glaube, Schraubenschlüssel auf Kane ein. Dieser war mehr oder weniger bewusstlos. Und so hiefte Daniel Bryan nun Kane auf einen Gabelstapler und fuhr mit selbigen eben auch in die Arena. Dann lud er dort einfach Kane ab und zeigte von der Gabel aus, also vor dem Vorderteil des Gabelstaplers aus, einen Flying Headbutt. Dies führte leider noch nicht zum Sieg, jedoch zündete Kane dann einen Tisch an und Daniel Bryan erreichte durch Schütteln der Seile, dass Kane abrutscht und selber in seine Flammen fällt. Er wurde natürlich vom Personal der WWE sofort mit Feuerlöschern gelöscht und rollte sich zurück in den Ring. Fing sich dort das Flying Knee, sprich das fliegende Knie von Daniel Bryan, und Daniel Bryan konnte somit seinen Titel verteidigen. Er freute sich dann zwar noch, aber auf einmal stand Kane schon wieder. Natürlich Daniel Bryan schon lange an der Rampe angekommen und Kane machte einfach seine patentierte Geste und verursachte somit das feuerrote Feuerwerk. Und das ließ natürlich den Fan nochmal mit einer anderen Stimmung zurück, wie wenn Daniel Bryan hier einen klaren Sieg hätte. Denn Kane hat hier angedeutet, er ist noch nicht fertig, er ist noch nicht am Boden und er will Daniel Bryan auseinanderbrechen. Ja, Das war dann eigentlich alles schon, was ich zu diesem Match zu sagen habe. Und die Pre- und Post-Show haben mir beide sehr gut noch gefallen. Vor allem die Interviews und vor allem auch die Pressekonferenzen. Aber so an sich bleibt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel zu erwähnen. Ja, das war es dann eigentlich schon mit dem Pay-Per-View. Die Gesamtnote seht ihr dann nochmal im Blogbeitrag, wo ich dann im Podcast reinstelle. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Vielleicht habe ich ein paar von euch motiviert, Wrestling-Fans zu werden, denn wie man an dieser Card sieht, wer sich Extreme Rules ansehen kann oder schon ansehen konnte, dieser Event war einfach atemberaubend. Einer der besten, die ich je gesehen habe, würde ich betiteln. Also, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich hoffe, dass ein paar von euch dem Wrestling nun näher gekommen sind und ich meinen Teil dazu getragen habe. Gut, an dieser Stelle möchte ich dann den Podcast auch schon nach gut und knapp 50 Minuten beenden. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast Spaß gemacht beim Zuhören. Ihr konntet natürlich den Podcast überall hören, weil ihr müsst ja kein Video dabei haben. Und ich hoffe, man hört sich beim nächsten Podcast oder man liest sich beim nächsten Blog-Eintrag. Die nächsten Blog-Einträge werden vor allem Living in Los Santos wieder behandeln, da ich ja jetzt in GTA einen neuen Charakter angefangen habe. Und ich möchte euch von Grund auf zeigen, was ich dort alles mache. Und ebenso werde ich mit Bildschirmflimmern wieder an den Start gehen und einige Serien und vor allem Filme besprechen. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Dieser Podcast ist jetzt und jetzt verabschiede ich mich auch von euch und wünsche euch noch eine schöne Woche und eine schöne Zeit, bis man sich wieder beim nächsten Podcast hört. Und damit tschüss, bis dann. Und natürlich nicht vergessen, liked uns, drückt gefällt mir, teilt uns, kommentiert unter der Folge, was ihr gut, was ihr schlecht fandet. Und ich freue mich immer über einen Kommentar, sei er positiv oder negativ. Natürlich, die positiven gefallen mir mehr wie die negativen. Und wenn er negativ sein sollte, dann bitte als konstruktive Kritik, damit ich was damit anfangen kann. Das waren dann aber auch schon meine letzten Worte hier zu dem Podcast, welcher WWE Extreme Rules 2014 behandelt hat. Und damit tschüss, bis dann.